Gräben buddeln. Doch irgendwann, sagen wir 999 Jahre später, beschwerten sich die Leute erneut. Vielleicht, weil ihr Dorf in einer besonders trockenen Gegend lag. »Es gibt ein Problem«, sagten sie. »Wir rackern uns ab, schleppen Steine weg, hacken und säen, und trotzdem wollen viele Körner einfach nicht keimen. Sie bekommen nicht genug Wasser. Was bringt uns die ganze Schufterei, wenn die Pflanzen am Ende verdursten?« Die Dorfbewohner begannen, über das Problem nachzudenken. Die Schlausten unter ihnen kratzten sich die Köpfe, bis ihnen die Haare ausfielen, und die Geisterbeschwörerin sprach mit allen ihr bekannten Geistern. Am Ende war es ausgerechnet der Dorffaulpelz, der sagte, »Wir könnten tatsächlich erfolgreicher sein. Wir müssten nach dem Graben der Löcher und dem Säen der Körner nur ein wenig Wasser auf das Feld gießen. Wir könnten es in Fällen aus dem Fluss herübertragen.« Die Leute waren ein bisschen überrascht, denn im Grunde schlug der Faulpelz vor, dass sie noch mehr schuften sollten. Aber die Idee klang gar nicht so übel. Und deshalb machten sie sich an die Arbeit und schleppten Wasser zu ihrem Weizenfeld. Diesmal dauerte es nur ein Jahr und 3 Monate, bis sich wieder alle beschwerten. »Wir haben die Nase voll von der Wasserschlepperei«, stöhnten sie. Und Faulpelz stöhnte am lautesten. »So habe ich mir das nicht vorgestellt. Was für eine Schinderei. Ich schlage nie wieder etwas vor.« »Ha«, sagte die Geisterbeschwörerin, »ich habe da vielleicht eine Idee. Warum heben wir nicht einfach einen Bewässerungsgraben aus? Durch den kann das Wasser dann ganz von alleine zum Feld fließen. Das Buddeln des Grabens wird zwar bestimmt anstrengend, aber wenn er erst mal fertig ist, braucht niemand von uns mehr Wasser zu schleppen.« Die Leute versuchten jetzt also, mehrere Dinge gleichzeitig unter ihre Kontrolle zu bekommen. Sie verlangten vom Weizen, auf ihren Feldern zu wachsen. Den Bäumen und Steinen befahlen sie zu verschwinden, ebenso den Spatzen und Eichhörnchen. Und dem Wasser schrieben sie vor, zum Feld zu fließen. Und tatsächlich, es funktionierte. Schon bald wuchs noch mehr Weizen rund um das Dorf. Und es dauerte nicht lange, da grub man in anderen dürregeplagten Dörfern ebenfalls Bewässerungsgräben. Es gab nur ein Problem. Und diesmal waren die Wolken schuld.